Podcast in der Abstrakte. Suena. Der Biografie mit und von Visitor Favignon. Hallo liebe Leute und hallo ihr Bösen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts, wieder mal oder immer noch in der abstrakten Suche nach der Biografie. Doch spreche ich dieses Mal nicht aus dem Wald, nicht aus einer Waldhütte, nicht irgendwo auf dem Berg oder im Auto. Ich spreche zu euch aus Paris. Die nächsten Folgen jedoch werden dann aus Avignon gesendet, beziehungsweise sie werden dort aufgenommen und bearbeitet. Und die Folgen werden kürzer werden, dafür aber öfter erscheinen. Also das habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Nun, an allererster Stelle möchte ich ganz kurz sagen, dass ich mir wieder was aufgeschrieben habe. Und zwar, ich habe heute im blauen Zug gegessen. Das ist... Ach, ich verrate euch jetzt mal nicht, was das ist. Das ist ein Restaurant in Paris, sehr bekannt. Allerdings auch sauteuer. Also ihr könnt es nachgoogeln. Der blaue Zug Paris. Da müssten schon einige Resultate dabei rauskommen. Was bei mir rauskam, also außer, dass ich einen Schock bekam, als ich die Rechnung sah, war Folgendes. Und zwar, ich habe über das Leben nachgedacht und über unseren Platz im Leben und unsere Handlungen und Daten und Bewegungen und sowas. Also, hier mal ein Beispiel. Das Leben ist ein Fluss. Manchmal groß, manchmal klein. Er bewegt sich schnell, dann wieder langsam. Sein Becken ist breit, er kann tief sein, muss es aber nicht. Auf jeden Fall, wir befinden uns in diesem Fluss. Und egal, ob wir auch hin und her gehen, hoch oder runter, wir machen Wellen. Und diese Wellen sind das Ergebnis unserer Handlungen, beziehungsweise jede Handlung hat eine Nachfolgehandlung. Und wir sind ja nie ganz alleine in diesem Fluss. Was aber seltsam ist, ist, dass unsere Taten wir mit uns tragen, beziehungsweise bevor wir was machen, egal ob gut oder böse, ist es so, als würden wir ein kleines Stückchen Holz aus unserer Jackentasche rausziehen und dann werfen wir dieses Stückchen, und zwar immer flussaufwärts, nie flussabwärts. Und sobald dieses Stückchen das Wasser berührt, quillt es auf. Und zwar manchmal bis zum Hundertfachen. Und unser Problem oder unser Segen hängt ja davon ab, ob wir ein gutes Stück Hölzchen oder ein böses Stück Hölzchen geworfen haben. Hölzchen, oh Gott, ihr habt so schwierige Wörter, liebe Deutsche. Naja, auf jeden Fall, unser Problem oder unser Segen ist, dass wir, da wo wir stehen, immer an der engsten Flussstelle möglichst sind. Und das bezieht sich eigentlich auf jeden von uns, denn dieses Stück Holz muss dann an uns vorbei oder beziehungsweise durch uns durch. Und damit will ich sagen, denkt mal das nächste Mal drüber nach, bevor ihr was Gutes oder was Böses tut. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, es kommt immer zurück. Aber auch wirklich, wirklich immer. In verschiedenen Formen und egal wie lang es braucht. Naja, ich verbleibe aus Paris mit einem Servus und ja, kein Hund. Also Servus, euer Ruben Vagabund.